Hörspiel. Im vergangenen Oktober verstarb der 1949 in Magdeburg geborene Dramatiker, Übersetzer, Regisseur und Hörspielautor Werner Buß. Über 40 Hörspiele, 2 Dutzend Bühnenstücke, 30 Nachdichtungen von Dramatikern wie Goldoni, Gogol, Shakespeare oder Tschechow stammen aus seiner Feder. Das heutige Hörspiel schrieb Werner Buß 1984 nach Motiven des Romans »Die Tartarenwüste« des Autors Dino Buzzati. Buzzati schickt darin den jungen Leutnant Drogo in eine entlegene Festung, um sie vor einem drohenden Angriff der Tartaren zu bewahren. Auf geradezu kafkaeske Weise wird hier das Leben als ein Zustand unendlichen Wartens geschildert. Ein Klassiker des Existenzialismus. In Werner Buß' Version kann man durch die Festungsmauern durchaus auch die bleierne Schwere der letzten Jahre der DDR und ihr mühsames Ringen um Autorität und Legitimation spüren. Das Hörspiel wurde im Rahmen der sich gerade entwickelten Kulturkooperation zwischen der DDR und Österreich von dem Wiener Regisseur Götz Fritsch inszeniert. Auch an diesen großen Meister des Hörspiels, der ebenfalls im letzten Jahr verstarb, sei hiermit erinnert. Freuen Sie sich nun also auf Die Festung von Werner Buß nach Dino Buzzati, inszeniert von Götz Fritsch. Die Festung. Hörspiel von Werner Buß unter Verwendung einer Idee von Dino Buzzati. Herr Leutnant? Morell. Claudio Morell. Drogo. Giovanni Drogo. Angenehm. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Oberstleutnant Battier. Das heißt, noch ist der nicht Oberstleutnant. Bitte? Der Herr Major bittet Sie, Herr Leutnant, sich noch einen Augenblick zu gedulden. Er ist mit der Morgentoilette beschäftigt. Mit der Morgentoilette? Auch auf der Festung Bastiani pflegt man der Rasur. Der Herr Major war die ganze Nacht wach. Man wartete auf die Nachricht vom Ableben des Herrn Oberst. Er ist zum Sterben von der Festung gebracht worden. Es ist zu gefährlich auf der Festung für einen Todkranken. Gefährlich? Ja, gefährlich. Aber es droht doch in keiner Weise Krieg. Die Festung, wie ich annehme, dient der Ausbildung von Rekruten. Spricht man so in der Stadt? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, man spricht nicht ausdrücklich über Ihre Festung. Ich hörte den Namen das erste Mal auf der Akademie anlässlich meiner Abkommandierung. Worüber spricht man denn in der Stadt? Nun, über dies und das, aber vor allem macht man Geschäfte. Geschäfte? Womit? Na, mit diesem und jenem. Man treibt Handel mit aller Welt. So. Sie werden es ja bald selbst sehen. Wie lange haben Sie noch zu dienen? Erlauben Sie mir eine delikate Frage. Aber selbstverständlich. Was tanzt man in der Stadt? Bimini ist Mode. Bimini? Ja, Bimini. Ein Dreivierteltakt, nehme ich an. Ein Fünfviertel. Ein Fünfvierteltakt? Ja. Herr Leutnant? Bitte? Herr Leutnant, würden Sie mir den Tanz zeigen? Jetzt verstehe ich. Sie werden demnächst in die Stadt zurückkehren. Wenn es Ihnen unangenehm ist, vergessen Sie meine Bitte. Setzen Sie sich, setzen Sie sich. Drogo ist Ihr Name, nicht wahr? Ihr Vater ist Arzt. Ich hatte die Ehre, ihn zu kennen. Mein Vater ist Richter, Herr Major. Richter sicher war, habe ich meine Gedanken. Sie waren auf der Akademie. Ihre Referenzen spielen vorerst keine Rolle. Jedenfalls nicht hier auf der Festung. Ich erspare mir außer einem Willkommen von Ihnen womöglich erwartete Erklärungen zu Ihrem Dienst, den Sie korrekt und eingedenk der unerlässlichen täglichen Notwendigkeit versehen werden. Ich danke Ihnen. Herr Major, wenn Sie erlauben, ich hätte eine Frage. Eine Frage? Man vergaß bei meiner Kommandierung zu sagen, für wie lange mein Dienst auf der Festung vorgesehen ist. Verstehe, verstehe. Sie wollen uns wieder verlassen. Ich habe Sie etwas gefragt! Entschuldigung, Herr Major, ich habe die Frage nicht verstanden. Sie wollen uns also wieder verlassen? Nun, Herr Major, ich nehme an, dass ich eine gewisse Zeit meinen Dienst hier versehen muss. Ich hätte nur gerne gewusst, wie lange. Eine gewisse Zeit, da haben Sie recht, Drogo. Woher soll ich wissen, wie lange? Das liegt ganz in Ihrem Ermessen. Ich verstehe nicht. Wir schützen das Land nach Norden und es ist seit Jahrhunderten auf der Festung zu einer Gewohnheit geworden, dass nur zu diesem Dienst Berufene ihn ausüben. Sie können morgen die Festung verlassen. Morgen schon? Warum nicht? Sie sind für Höhenluft nicht geeignet. Allerdings, Herr Major? Sie wollen noch avancieren, Drogo. Ja, natürlich. Dann bleiben Sie 4 Monate, das macht sich für die Akten besser. Ich wünsche Ihnen einen guten Dienstantritt. Ich danke Ihnen, Herr Major. Was ist das? Was soll denn das? Verflixte Uhr. Was ist nur diese Dunkelheit? Ein Stadtmensch ist keine Dunkelheit und keine Stille gewöhnt. Ich muss die Uhr aufzählen. Meine Herren Offiziere, das Wort hat Oberstleutnant Filimore. Ich verlese Ihnen einen Befehl des Oberkommandierenden. Offiziere der Festung Bastiani, in tiefer Trauer geben wir den Tod des Festungskommandanten Riconi bekannt. Sein Leben war Pflichterfüllung und Treue. Ich ernenne hiermit Oberstleutnant Filimore zum Oberst- und Festungskommandanten, Major Matti zum Oberstleutnant und stellvertretenden Festungskommandanten. Oberst Filimore ist berechtigt, die festgelegte Zahl Majore und Hauptleute zu ernennen. Meine Herren Offiziere, ich bitte Sie, sich zum Andenken an Oberst Riconi von den Plätzen zu erheben. Ich befehle Salut. Salut! Salut! Ein schöner Abend. Wer ist da? Ich bin's, ich. Sie kennen mich doch. Parole? Lassen Sie doch den Stumpfsinn. Bringen Sie mich nicht in Verlegenheit, Herr Hauptmann. Sie wissen, dass ich ohne Parole niemanden auf das Reduit lassen darf. Mein Gott, ich gehe ja jeden Abend spazieren, ob ich Wache habe oder nicht. Man hat sich dran gewöhnt. Bei der Vergatterung bin ich ausdrücklich darauf hingewiesen worden. Das ist bei jeder Vergatterung auf der Welt so. Und genauso wird keine Vergatterung auf der Welt ernst genommen. Nicht in diesem Punkt jedenfalls. Lassen Sie mich lieber Ihr Augenmerk auf die Landschaft vor Ihnen lenken. Sie sehen sie das erste Mal und es ist Nacht. Haben Sie schon etwas bemerkt? Nein, Herr Hauptmann. Man hat mich nicht befördert. 18 Jahre bin ich hier. Ich habe 5 Kommandanten überlebt. Nach dem ersten hat man mich zum Hauptmann befördert. Seitdem bin ich Hauptmann geblieben. Seit 16 Jahren. Sie können mir natürlich keine Antwort darauf geben. Sie haben also nichts bemerkt? Nein. Kennen Sie schon das Lied? Es nahen die Tatarenhorden, die Barbaren aus dem Norden. Man geht auf der Festung von der Idee aus, dass sie irgendwann angreifen werden. Womöglich bald. Gestatten, Herr Hauptmann, das sind doch Ammenmärchen. Jedes Kind lernt in der Schule, dass jenseits dieser Nordgrenze hier keine Tataren leben. Wahrscheinlich niemals gelebt haben. Wir haben Verträge mit unseren nördlichen Nachbarn. So, haben wir. Woher wissen Sie das? Vielleicht gibt es wirklich keine Tataren. Vielleicht gibt es sie aber doch. Und sie kommen morgen mit 100.000 Mann und allem Kriegsgerät. Dann ist die Stunde der Festung Bastiani gekommen. Auch Ihre Stunde, Herr Leutnant. Ihren letzten Blutstropfen vergießen Sie für die Lieben daheim. Oder Sie kehren als Held in die Stadt zurück. Wir sind der vorderste Posten. Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass ein Großteil unserer Verträge nur präventive Bedeutung hat. Unsere Arglosigkeit dem Gegner suggerierend und in jedem Fall den Völkern der Welt als friedliebendes Beispiel zu dienen. Es gibt die merkwürdigsten Theorien hier, wie es sich mit den Tataren verhält. Und was ist Ihre, Herr Hauptmann? Ich, Drogo, ich habe keine Theorie. Jedenfalls keine Tatarentheorie. Ich glaube nicht an die Tataren. Und warum sind Sie dann hier? Ist das etwa Ihr Problem, Herr Leutnant? Sehen Sie, hier hat jeder einen Grund, warum er auf der Festung ist. Auch Sie werden einen Grund finden. Ich bleibe nur 4 Monate. Selbstverständlich. Schauen Sie sich die Nacht an, Drogo. Schon allein die Nächte lohnen. Im Winter noch mehr als jetzt. Dann sind Sie gewissermaßen unübertroffen. Die Luft ist klirrend und wirkt wie ein Fernrohr. Sie holt Ihnen die Milchstraße herab. Sie sind ein Poet, Herr Hauptmann. Na und, Herr Leutnant? Ich muss die Uhr aufziehen. Sonst wäre ich noch verrückt bei der Dunkelheit. Sie kehren als Held in die Stadt zurück. Die würden Augen machen. Giovanni Drogo mausert sich zu einem Helden in einem allgemein nicht erwarteten militärischen Konflikt. Ah, nicht schlecht. Leider sehr unwahrscheinlich. Irgendwas ist mit dem Ding nicht in Ordnung. Ich werde sie reparieren lassen müssen. Wein so früh am Tag, meine Herren? Lagorio verlässt uns heute. Wir nehmen Abschied. Kennen Sie schon Pietro Agostina? Wir sahen uns. Ich bin erfreut, Herr Leutnant. Ein Treffen der Leutnants. Ich werde euch vermissen, Freunde. Für dich auch, Lagorio. Und du, Agostina? Willst du deinen Entschluss nicht ändern? Ich bitte dich, hör auf. Wirf keinen Schatten auf unseren Abschied. Drogo, sagen Sie ihm, wie es unten aussieht. Erzählen Sie ihm von der Stadt. Lagorio, ich bitte dich. Herr Agostina wird sicher seine Gründe haben. Erzählen Sie ihm von der Welt, bevor Sie sie selbst vergessen haben. Was soll das, Lagorio? Ich verstehe nicht, wer sein junges Leben opfern kann einer fixen Idee wegen. Lagorio, bitte. Jeder geht seinen Weg. Und du, Morell, du lässt dich auch anstecken von diesem blaublütigen Selbstmörder. Sag etwas, Morell. Es ist nicht schön, wie du von Agostina sprichst. Lass uns deine Abkunft feiern, Lagorio. Lass uns fröhlich sein. Du gehst in die Stadt. Du wirst die jungen Damen treffen, Karriere machen im Oberkommando. Ich trete aus der Armee aus. Ich übernehme das Geschäft meines Vaters. Man tanzt Bimini in der Stadt. Leutnant Drogo war so freundlich, mir diesen Tanz zu zeigen. Wozu? Willst du mit Matti tanzen oder mit Ortis? Statt froh zu sein, dass du bald im Geschäft deines Vaters durch die Welt fährst, bist du hässlich gegen uns. Ihr dauert mich. Ich hasse euch, weil ihr mich dauert. Eure Feigheit und Schwäche nötigen mir Mitleid ab und ich hasse Mitleid. Der Wein bleibt mir im Halse stecken, weil die Nase vor unterdrücktem Wein nach innen läuft. Freunde wollt ihr gewesen sein. Und verlasst mich durch euer Hierbleiben. Ich warne Sie, Drogo. Sie haben es noch in der Hand. Agostina, Sie hier oben? Oh, Sie, Drogo. Sie haben Wache? Ja. Das Redoui scheint der beliebteste Treffpunkt der wachfreien Offiziere. So. Nun, es wäre nicht verwunderlich. Man ist gewissermaßen an der Luft. Der Blick in die Weite gibt der Seele Raum. Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen zu sagen, dass mir die Sache mit Leutnant Lagorio... Es ist gut, Drogo. Es war sicher die Aufregung, so bald in die Stadt zurückzukehren, der Grund. Sicher. Aber es ist gut. Kennen Sie die 12. Arbeit des Herakles, Drogo? Nun ja, selbstverständlich. Er soll den Höllenhund ans Tageslicht holen. Eine makabre Situation. Eine verführerische Vorstellung. Sie müssen bedenken, Herakles hatte bereits unschuldiges Blut vergossen. Diese Erfahrung in der Brust steht er am Eingang der Schlucht. Er ist im Begriff, dorthin zu gehen, wohin er die eigenen Kinder, ja, die Mutter sogar, gebracht. Die Verführung, dort zu bleiben, wo allein die Schuld zu lösen ist. Muss ungeheuer gewesen sein. Dieser Moment, Drogo, der Augenblick des Übergangs von oben nach unten. Wenn man ihn so auskosten und genießen könnte, wie Herakles sicher nicht die Zeit gehabt hat. Ich verstehe Sie nicht, Angustina. Ein Spiel der Fantasie in den Nächten des Pubertätsalters, gewiss. Meinen Sie? Vielleicht haben Sie recht. Warten, Herr Leutnant. Was ist, Feldwebel? Herr Leutnant, dürfte ich eine Bitte an den Herrn Leutnant richten? Na, fangen Sie schon an, Mann. Das Reglement, Herr Leutnant. Das Reglement, es macht Angst. Was heißt das, Tronk? Erklären Sie sich näher, hm? Die Sache mit dem Losungswort. Das Losungswort auf der Festung gilt von 6 Uhr abends bis 6 Uhr abends. Aber wir haben noch einen Vorposten. Eine Stunde Fußmarsch vor der Festung. Um 5 Uhr abends rückt die Ablösung aus. Da gilt noch das alte Losungswort. Nach einer Stunde findet dort die Ablösung statt. Auch noch mit dem alten Losungswort. Wenn die alte Wache aber nach wiederum einer Stunde in der Festung eintrifft, also um 7 Uhr abends, gilt bereits das neue Losungswort. Das heißt, der diensthabende Offizier des Wachtrupps muss das alte und das neue Losungswort kennen. Das neue also einen Tag früher, als es auf der Festung bekannt gegeben wird. Niemand außer ihm und dem stellvertretenden Festungskommandanten kennt das Losungswort für den kommenden Tag. Was aber passiert, wenn dem Offizier auf dem Vorposten etwas zustößt? Man wird doch den Wachtrupp einlassen. Eben nicht, Herr Leutnant. Das Reglement schreibt vor, dass von jenseits niemand ohne Losungswort eingelassen wird. Nähert er sich weiter als auf 50 Schritt, wird geschossen. Verstehen Sie, Herr Leutnant? Was wollen Sie dabei von mir? Können Sie sich nicht stark machen beim Oberstleutnant Matti und um eine Änderung des Reglements anfragen, Herr Leutnant? Sie sind neu hier. Vielleicht hört er auf Sie. Warum nicht gleich beim Festungskommandanten, bei Oberst Filimore? Entschuldigen Sie, Herr Leutnant. Das können Sie nicht wissen. Der Festungskommandant verlässt sein Zimmer nicht mehr. Das Fenster geht nach vorn auf die Tatarenwüste. Es ist das einzige Zimmer, das nach vorn geht. Der Kommandant braucht also nur aus dem Fenster zu sehen und zu warten. Die Geschäfte der Festung führt der stellvertretende Kommandant. Das ist seit jeher so. Aber Tronk, die Wachen auf dem Redouille würden doch in dem Fall, dass der Vorposten aus welchem Grund auch immer ohne das Losungswort vor der Festung erscheinen würde, nicht auf ihre Kameraden schießen. Das Reglement sieht keine andere Lösung vor. Mein Gott, das Reglement. Die Leute kennen sich doch, Tronk. Na, würden Sie dann in dem Fall auf die einkommende Wache schießen? Ich müsste, Herr Leutnant. Wie lange sind Sie schon auf der Festung, Tronk? 20 Jahre, Herr Leutnant. Mein Gott. Wissen Sie denn überhaupt noch, wie die Welt aussieht? Dass es Frauen gibt, Tanz, Schenken, Familie? Ich habe Familie, Herr Leutnant. Eine Frau und 4 Kinder. Sagen Sie das nochmal, Mann. Eine Frau und 4 Kinder, Herr Leutnant. Und wie oft sehen Sie Ihre Familie? Ganz normal. Alle 2 Jahre, 4 Wochen. Aber warum sind Sie hier, Tronk? Einer muss sie doch beschützen. Die Familie. Diese Uhr macht mich noch verrückt. Ich darf mich einfach nicht verrückt machen lassen. Man dürfte niemandem erzählen, was auf dieser Festung los ist. Nachher spricht sich das noch jenseits unserer Grenzen rum. Lauf weiter und lass mich schlafen. Hier auf der Festung haben die Gespenster Dienstrang. So, Herr Leutnant. Eine Überprüfung des Reglements scheint Ihnen angebracht. Ich will Ihnen eins sagen. Hier oben, mein lieber Drogo, ist Front. Verstehen Sie? Front. Wir erwarten täglich einen Angriff unserer nördlichen Nachbarn. Treten Sie weg! Zu Befehl, Herr Oberstleutnant. Drogo? Herr Oberstleutnant? Das ändert natürlich nichts an meinem Angebot. Nach 4 Monaten sind Sie höhenkrank. Falls Sie es sich nicht anders überlegt haben. Mann. Geben Sie mir die Ehre einer Partie Schach, Herr Leutnant? Selbstverständlich, Angustina. Nur fürchte ich gerade heute Ihren sicher hohen Anforderungen nicht gerecht zu werden. Nehmen Sie die weißen Steine. Ich hoffe, wenn ich die Festung verlasse, wenigstens im Schachspiel gewonnen zu haben. Haben Sie sich eingelebt inzwischen? Es ist doch wohl ein normaler Dienst. In jeder Kaserne der Welt wäre es nicht anders. Wahrscheinlich haben Sie recht. Oder ist es anders? Wie sehen Sie es denn? Ich muss gestehen, ich weiß nur noch nicht, wie ich mich ohne meine Verlobte über die Zeit bringe. Ich war auch verlobt. Was heißt wahr? In Ihrem Alter? Oder hat gar sie? Es hat keine Bedeutung. Verstehe. Ich glaube nicht. Noch nicht. Was halten Sie von den Tataren? Es gibt Momente, wo ich es schade finde, dass es sie nicht gibt. Ich verstehe. Es gäbe der Sache hier einen erträglichen Sinn? Sie glauben nicht, dass die Tataren existieren. Es widerspreche der Praxis. Gardez. Ich sehe. Welcher Praxis? Und der normalen Praxis des Handels und Wandels unten in der Welt. Sie sagen es auch schon. Was bitte? Unten in der Welt. Wir sind außerhalb. Es existieren Zeit und Raum, aber die Welt ist verschwunden. Schach. Denken Sie gut nach, Drogo. Wir haben nicht viel Züge zur Verfügung. Die Welt ist verschwunden. Kein unangenehmer Gedanke. Es sind die eigenen Bilder, die hier ihre Realität erlangen, obwohl Realität ist gar nicht so wichtig. Der weltfreie Gedanke. Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, Drogo. Deswegen vielleicht genieße ich den Zustand. Die sagen nichts. Ich denke über meinen nächsten Zug nach. Lassen Sie sich Zeit. Nun, Herr Tanzlehrer, bringt Sie das Blaublut ins Schwitzen? Ich bin tatsächlich kein guter Schachspieler, Herr Hauptmann. Das meine ich doch nicht, Sie Naivling. Hat Sie der Kasematten-Philosoph schon in den postmortalen Zustand der Seele vor dem Tod eingeweiht? Herr Hauptmann, Sie lassen sollten... Sie ihn, Drogo. Ortis hat eine spitze Zunge. Sehen Sie, Angostina erschüttert nichts mehr. Er hat nicht nur mit dem, was er die Welt nennt, abgeschlossen, sondern auch schon mit den irrenden Seelen des Zwischenraums, in dem er sich bewegt. Sie spotten, Herr Hauptmann. Was ist mein Spott gegen die Ironie des kultivierten Sterbens, wie es Freund Blaublut als Konsequenz seiner überlebten Familienehre zelebriert? Herr Hauptmann, Sie vergessen sich. Herr Leutnant, darf ich Sie auf den Unterschied unseres Dienstrangs aufmerksam machen? Entschuldigen Sie, Herr Hauptmann. Brav, Tanzmeister. Lassen Sie sich nicht weiter stören, meine Herren. Das ist auch so eine Marke. Ich danke Ihnen, Drogo, aber es war nicht nötig. Er ist ein armer Hund. Jahrelang schon hat man ihn nicht mehr befördert. Warum geht er dann nicht? Stellen Sie bitte nicht immer wieder diese gleiche Frage. Nie wieder. Ich bitte Sie. Angostina, Drogo, da seid ihr ja. Ich wollte einen von euch zu einer Flasche und einer Partie Schach einladen. Nun spielt er ja schon. Freund Drogo hat nicht gerade die für dieses Spiel notwendige Geduld, scheint mir. Er spielt begabt, aber er wechselt mehrmals seine Strategien. Nichtsdestotrotz ist er schwer zu greifen. Ziehen Sie, Drogo. Ich kann nicht erkennen, wer hier als Erster den Kopf in die Schlinge steckt. Der den nächsten Fehler begeht. Ich fühle mich blind im Labyrinth der möglichen Züge. War es der Fehler? Ich beende die Partie. Ich habe es geahnt. Was hast du gemacht, Angostina? Ich habe die Partie beendet. Schach, nicht wahr, meine Herren? Ist die menschlichste Form des Wabank. Nur bestimmen wir selten selbst den Preis unserer Haut, die wir zum Markte tragen. Herr Leutnant, es hat mich gefreut. Ich verstehe nicht ganz. Sie verstehen nicht? So? Leutnant Angostina verliert nicht beim Spiel. Warum hat er gegen Sie verloren? Ich verstehe zu wenig von dem Spiel. Warum zieht er wissentlich in die Falle? Er denkt, er beendet die Partie. Aber er beginnt damit ein neues Spiel. Ein schrecklicheres, dessen Folgen er nicht mehr übersehen kann. Das Gleichgewicht funktioniert nur, wenn beide gewinnen wollen und kein irrationales Risiko eingehen. Spielt eine der Seiten auf den eigenen Verlust hin, führt es zur Katastrophe. Sie hätten seinen Fehler nicht annehmen dürfen. Hätten genauso antworten müssen, Drogo. Das Gleichgewicht wäre wiederhergestellt. Ich verstehe kein Wort. Wie bitte? Drogo, ich sprach nur so vor mich hin. Vergessen Sie es. Das ist nun schon die Gewöhnung. Ich warte mit dem Einschlafen, bis sie stehen bleibt. Dann ziehe ich sie auf und lege mich beruhigt schlafen. Der Mensch ist doch ein elastisches Wesen. Machen Sie auf! Was passiert? Sind die Tataren gekommen? Machen Sie keine Witze, Drogo. Angustina ist verschwunden. So. Angustina hat diese Nacht die Wache zu befehligen. Er ist nicht zum Dienst erschienen, ist nicht mehr in der Festung. Ich bin der Trompeter Condi. Von den insgesamt 30 Trompetern auf der Festung Bastiani sind wir nur drei, die das Signal Großalarm beherrschen. Altobelli, Sandrelli und ich. Dieses Signal ist das auf der Festung bestgehütete Geheimnis. Nicht einmal der Kommandant kennt es. Er hat das notierte Signal sich und jedem Offizier verschlossen in einem versiegelten Kuvert in die Manschetten der Dienstuniform einnähen lassen. Das Signal erklingt zuerst dreimal hintereinander. Dann fünfmal hintereinander in Abständen von 10 Sekunden. Ich bin der Sohn des Orchestertrompeters Alberto Condi. Unterricht bekam ich von meinem Vater und trat dann auch sehr früh auf seinen Willen hin ins Orchester ein. Nach schon 2 Jahren war ich ein im ganzen Lande und im Ausland gefragter Solist, bis ich dann auf einem Konzert zum Nationalfeiertag vor 20 Jahren, das wir vor dem Oberkommando und dem Staatsrat gaben, ausgerechnet bei der Solostelle in der Coda der Nationalhymne, patzte. Anfangs begegnete man mir hier mit Skepsis. Ich, der ich im Alter von 12 Jahren bereits die Beethoven-Sonate von Heinrich Ignaz Franz Bieber spielte, brauchte mehr als 12 Jahre, um das Vertrauen des Festungskommandanten zu gewinnen. Nicht etwa durch meine Virtuosität. Nein, meine über ein Jahrzehnt währende Verschwiegenheit, meine auf der Festung sprichwörtliche Einsilbigkeit und meine Kontaktarmut überzeugten schließlich den damaligen Festungskommandanten von meiner Eignung für das Signal Großalarm. Ich interessiere mich nicht für die Tataren und nicht für Politik. Ich bin Musiker. Tronk, was stieren Sie so angestrengt in die Gegend? Zu Befehl, Herr Leutnant. Ich weiß nicht. Ach, Sie machen mich nervös, Tronk. Zu Befehl, Herr Leutnant. Heute sind alle ein bisschen... Wie bitte? Entschuldigen Sie, Herr Leutnant. Was meinen Sie mit heute, Tronk? Nun, Herr Leutnant, man spricht so dies und jenes. Auch die Mannschaften machen sich ihre Gedanken, Herr Leutnant. Und was denken die Mannschaften? Zu Befehl, Herr Leutnant. Es ist wegen des Herrn Leutnant Angustina. Naja, Tronk, aber was denken sich die Mannschaften? Was denken zum Beispiel Sie, Tronk? Ich? Herr Leutnant? Ich denke nichts. Zu Befehl, Herr Leutnant. Ich denke... Ja? Nichts, Herr Leutnant. Und warum bewegen Sie sich seit 3 Stunden nicht vom Fleck und sehen nur hinüber? Seit 3 Stunden, Herr Leutnant? Ich habe die Zeit nicht gespürt. Morell, was führt Sie denn zu der Zeit hierher? Ich bin immer noch beunruhigt. Tronk, sehen Sie nach der Wache. Zu Befehl, Herr Leutnant. Auch ich muss zugeben, dass mich die Angelegenheit nicht kalt lässt. Sie wissen ja noch nicht alles, Drogo. Was ist los? Er hat nie auf mich hören wollen. Angustina? Er war zu höflich, um mich auszulachen. Wäre er nicht adelig im wahrsten Sinne gewesen, er hätte sicher gelacht. So wenig hat er mir geglaubt. Was soll das, Morell? Wieso war? Wieso gewesen? Ich habe Angst, Drogo. Nicht allein um Angustina, auch um ihn sicher. Aber auch um den anderen. Um welchen anderen? Da drüben ist eine Festung. Ganz sicher ist er eine Festung. Uns gleich an Festigkeit und Stärke der Bewaffnung und Besatzung. Verstehen Sie? Dort stehen jetzt zwei junge Offiziere auf dem Redoui und sehen nach Süden. So wie wir nach Norden sehen. Und auch dort ist etwas passiert. Entschuldigen Sie, Morel, ich verstehe Sie nicht. Es liegt doch auf der Hand, Drogo. Denken Sie an das Gleichgewicht. Was bei uns passiert, geschieht auch dort. Seitdem ich das weiß, betrinke ich mich nicht mehr. Die Situation zwingt uns den kategorischen Imperativ auf, Drogo. Wenn es uns gelingt, meine ich, alle Unwürdigkeit aus unserem Leben zu verdrängen, wird es dort, muss es dort auch geschehen. Und jetzt ist etwas in Gang gesetzt, was zum Unfall führen wird. Unken Sie doch nicht rum, Morel. Noch ist nichts passiert und es wird nichts geschehen. Falls Ihre Hysterie nicht zur Epidemie wird. Jeder Neue wehrt sich so gut er kann, Drogo. Und Angustina ist ein erwachsener Mann. Er wird wissen, was er tut. Genau das meine ich. Wenn er von hinten kommt? Wenn er gar nicht kommt. Langweilig. Wenn er von vorn kommt, nicht auszudenken. Schon was zu sehen? Was zu sehen, Herr Hauptmann? Einen Leutnant. Blaublütig, blass, gebildet. Einen Leutnant wie Angustina. Nicht gesehen, Giovanni? Wo gesehen, Herr Hauptmann? Lassen Sie verdammt nochmal diese Förmlichkeit, Drogo. Sie steht mir bis hier. Da vorn, Mann. Sie starren doch schon Stunden nach vorn, Drogo, oder? Was sollte er davon, Herr Hauptmann? Es ist das beste Forum des Selbstmords. Selbstmord? Es wäre das Beste. Nicht nur für ihn. Und Angustina ist ein kluger Kerl. Entschuldigen Sie, Herr Hauptmann. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen hier und heute diese Scheiße lassen. Entschuldigen Sie. Nur, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Sie trifft keinen Vorwurf, Giovanni. Sie haben sich korrekt verhalten. Anerkennung. Ich verstehe Sie nicht. Mithin werde ich an seinem Selbstmord schuld sein. Ach, woher wollen Sie das wissen? Hören Sie doch auf, den Unbeteiligten zu spielen. Unser Blaublut hatte nicht so Unrecht. Das hier ist ein Ort irgendwo zwischen Leben und Tod. Ganz egal, wie Sie es sich einordnen. Heute Nacht beginnt Ihr Teil. Bis hierher waren Sie gut. Bleiben Sie's. Aber triumphieren Sie nicht zu früh. Integer sein ist mehr als sich nur raushalten, mein Freund. Herr Hauptmann. Angustina war anders. Er wollte. Was wollte er? Wer weiß was. Aber auch die anderen. Die Festung scheint die Seelen freizulegen. Nehmen Sie Morel mit seinem kategorischen Imperativ. Lachen Sie nicht. Keiner von uns hat das Recht, über ihn zu richten. Keiner. Morels Haltung ist durchaus ein Vorschlag an die Welt. Ein sehr einsamer, aber ein Vorschlag. Er tanzt gern, Giovanni. Sie haben ihm doch schon Unterricht gegeben. Geben Sie mir Meldung, wenn Sie etwas bemerken. Tronk, verflucht nochmal, sehen Sie nichts? Zu Befehl. Nichts. Nichts, also. Und das dort? Ist das auch nichts? Das, Herr Leutnant? Was ist das, Tronk? Ein Punkt, Herr Leutnant. Ein sehr dunkler Punkt. Und? Der Punkt bewegt sich. So ein Punkt in der Nacht? Das kann viel sein, Tronk. Ja, Herr Leutnant. Was müssen wir Ihrer Meinung nach tun, Tronk? Sie befehlen, Herr Leutnant. Ich weiß. Sie kennen das Reglement, Herr Leutnant. Sie müssen mich nicht belehren, Tronk. Das kann ein Fuchs sein. Eine optische Täuschung. Ein Spiel der hungrigen Fantasie. Was sagen Sie, Herr Leutnant? Ich sprach nur so vor mich hin, Tronk. Entschuldigen Sie die Frage, Herr Leutnant. Meinen Sie, er ist es? Wie? Es wäre der reine Selbstmord. Er weiß, dass er keine Chance hat ohne das Losungswort. Ja, Herr Leutnant. Er kann es nicht sein. Herr Leutnant, wir müssen Alarm für die Wache geben. Warten wir noch eine Weile. Herr Leutnant? Ja. Wir können doch die Wache in Alarmbereitschaft setzen. Bitte. Und wenn jemand nervös wird? Wenn ich befehlen muss, Herr Leutnant, wird auch nicht so leicht nervös. Die Mannschaften wissen den Preis sehr gut. Entschuldigung, Herr Leutnant. Die Wachen, Tronk. Warum sind Sie so still? Warum rufen Sie nicht? Wie jede Nacht? Wir sind nur einfache Soldaten, Herr Leutnant. Aber Sie haben Augen zu sehen und Ohren zu hören. Und mitunter drückt es Sie auf die Seele, wie es Sie drückt, Herr Leutnant. Sie meinen, die Leute wissen, was los ist? Ja, Herr Leutnant. Beeinträchtigt das nicht die Sicherheit, Tronk? Sie werden jeden Befehl ausführen. Das hat man Sie gelehrt. Der Punkt, Tronk. Bewegt er sich noch? Ich kann es nicht erkennen. Setzen Sie die Wachen in Alarmbereitschaft. Er wird nicht so dumm sein, sich im Dunkeln der Festung zu nähern. Es macht keinen Unterschied, ob im Dunkeln oder im Hellen, Herr Leutnant. Er wird sich melden, wenn er es ist. Und wenn nicht? Ach, hören Sie doch endlich auf mit diesem wenn ja, wenn nein. Das ist doch nicht auszuhalten. Woher soll ich denn wissen, was da draußen los ist? Woher soll ich denn wissen, was in seinem Kopf vorgeht? Ich kenne ihn doch am wenigsten. Alarmieren Sie die Wachen und lassen Sie Matti verständigen, soll er entscheiden. Herr Leutnant. Machen Sie Tronk. Zu Befehl, Herr Leutnant. Wer das Losungswort nicht kennt, stellt sich als Fraß. Und nur das ist unser Sinn hier. Dass sie einmal kommen werden, die Tartaren. Heute Nacht, morgen oder in einem Jahr. Irgendwann werden sie kommen. Das ist das einzige Gebot der Vernunft, das hier zählt. Wie sonst soll man leben? Sie haben etwas gesehen, Drogo. Ich sehe es noch. Wo? Sehen Sie über meinen Finger. Ich sehe. Es ist nichts. Es bewegt sich. Was gedenken Sie zu tun? Matti soll es entscheiden. Ich bin zu neu hier. Ich verstehe. Es ist immerhin eine rätselhafte Situation. Soll Matti sich den Kopf zerbrechen? Haben Sie gehört? Er hat sich bereits seinen Kopf zerbrochen. Was ist das für ein Signal? Reißen wir das Kuvert auf. Großalarm. Ich muss in Bereitschaft. Tronk, melden Sie sich! Zu Befehl, Herr Leutnant. Stellen Sie die Alarmbereitschaft her. Auch die ruhenden Wachen an die Zinnen. Ist bereits geschehen, Herr Leutnant. Also dann? Warten wir. Der Festungskommandant übernimmt selbst das Kommando. Ich habe ihn seit seiner Ernennung nicht mehr gesehen. Heute ist sein Tag. Sei es. Und wenn es nun doch ist, Herr Leutnant? Tronk, Sie kennen das Reglement besser als ich. Wachhabender Leutnant Giovanni Drogo, Herr Oberst. Es geht also los, gut so. Wo steht der Feind? Herr Oberst, wir konnten ihn bisher nicht identifizieren. Nur ein schwarzer Punkt, der sich bewegt in dieser Richtung. Sehen Sie ihn, Matti? Sehen Sie ihn? Ja, ja, natürlich, natürlich. Was hab ich gesagt? Sie kommen. Einmal werden Sie kommen. Ja. Unsere Familien in der Stadt dürfen stolz sein auf uns. Ja, endlich. Ja, ja. Ich muss gestehen, manchmal dachte ich auch schon, das Oberkommando veräppelte uns mit dieser Festung. Ja, das Ausharren hat sich gelohnt. Meine Herren, es gilt. Ich befehle ab jetzt absolute Ruhe. Kein Wort. Was befehlen Sie zu tun, Herr Oberst? Wir warten ab, Leutnant. Wir haben lange genug auf diesen Augenblick gewartet. Da können wir auch bis zum Morgengrauen warten. Dann schlagen wir zu. Alle Hauptleute und Majore zu mir. Oberstleutnant Matti übernimmt das Kommando auf dem Rodui. Zu Befehl, Herr Oberst. Nun denn, es wird eine lange Nacht und der Tag wird heiß. Meine Herren. Nichts, nichts, nichts, nichts. Herr Oberstleutnant? Nichts so. Nichts. Nichts zu sehen. Nur diese verdammten Steine. Nichts als diese Steine bis zum Horizont. Was soll ich dem Oberst sagen? Das überlebt er nicht. Da ist es wieder. Oberstleutnant. Wo? Da. Was? Sehen Sie. Er ist es, oh Gott. Holen Sie den Kommandanten, Feldwebel. Zu Befehl, Herr Oberstleutnant. Ihr Glück, Druck, Ihr Glück. Ich weiß nicht, was mit Ihnen passiert wäre, wenn tatsächlich nichts gewesen wäre. Aber es ist Leutnant Angostina, Herr Oberstleutnant. Er ist Ihr Glück. Lassen Sie anlegen. Herr Oberstleutnant. Das ist ein Befehl. Mann. Wachen! Das Gewehr legt an! Nehmen Sie eine Zigarette, Drogo. Danke, Herr Oberstleutnant. Ja, so ist es, Drogo. Schwache Nerven sollte man nicht haben. Hier oben. Ich bin gespannt, wie sich Filimore verhält. Sehr gespannt bin ich. Vergessen wir es. Oberstleutnant. Feldwebel? Der Kommandant befiehlt, nach dem Reglement zu verfahren. Wo ist er denn? Zu Befehl, Oberstleutnant. Oberst Filimore hat sich in sein Zimmer zurückgezogen. Na, dann wollen wir mal, Drogo. Sie kennen doch das Reglement. Ja, Herr Oberstleutnant. Also, bitte. Verlieren Sie keine Zeit. Bringen Sie es hinter uns. Tronk, fordern Sie die Parole. Zu Befehl, Herr Leutnant. Moretti, fordern Sie die Parole. Zu Befehl, Herr Feldwebel. Fremder, Sie nähern sich der Festung Bastiani. Die Parole, Fremder. Er kann sie doch nicht kennen. Warum haut er nicht ab? Warum das alles? Bitte, Herr Leutnant? Es ist Angostina. Umso schlimmer für ihn. Lassen Sie einmal in die Luft feuern. Tronk? Wache! Fertig zum Warnschuss! Feuer! Moretti, rufen Sie noch einmal. Fremder! Sie nähern sich der Festung Bastiani! Die Parole, Fremder! Bringen Sie es zu Ende, Drogo. Sie meinen? Das ist dein Befehl. Und der verpisst sich. Seien Sie sicher. Er bleibt in der Nähe. Oh Gott, oh Gott. Also, Herr Leutnant. Was soll ich denn machen? Herr Leutnant befehlen? Ja. Ja, ja. Ich befehle. Moretti, leg an. Feuer! Du hast daneben geschossen. Muffo, leg an. Feuer! Könnt ihr nicht mehr schießen, Männer? Warum verschwindet er nicht, der Idiot? Dieser verfluchte Idiot, warum verschwindet er nicht? Ganze Wache, das Gewehr legt an! Feuer! Togo, nehmen Sie sich ein paar Mann und holen Sie ihn rein. Und lassen Sie den Alarm abblasen. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, Drogo. Er wusste, was er tat. Er ist nur einmal getroffen worden. Genau ins Herz. Nur einmal. Er hat nichts gesagt. Stand nur einfach da. Und sah zu uns hinauf. Trinken Sie einen Schluck, Drogo. Ja. Das ist wohl das Beste. Ob er dort war? Was meinen Sie? Wo? Sie wollen doch nicht sagen, er war drüben. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf, Morell. Es gäbe einen Sinn. Werden Sie nicht hysterisch, meine Herren! Es reicht auch so schon. Die Zeit. Ist stehen geblieben. Im Keller liegt er aufgebahrt und gibt sein Geheimnis nicht preis. Morgen werden sie ihn in die Stadt überführen. In beispielhafter Erfüllung seiner Pflicht. Das wird in dem Brief an seine Mutter stehen. Der Report an das Oberkommando wird lakonischer sein. Es gibt keinen Grund, etwas zu verbergen. Es wurde gegen keine Vorschrift verstoßen. Der Feind steht vor der Tür. Und je mehr wir bereit sind, mit seiner Existenz zu leben, desto sicherer sind wir. Seine Anwesenheit garantiert unsere. Wo ist die Flasche? Sie sehen schlecht aus, Tronk. Zu Befehl, Herr Leutnant. Es hat unser aller Nerven mitgenommen, Tronk. Zu Befehl, Herr Leutnant. Soll ich Sie ablösen lassen, Tronk? Nicht nötig, Herr Leutnant. Es ist schon vorbei. Nehmen Sie es sich nicht zu Herzen, Tronk. Es hat nicht anders sollen sein. Sie befehlen, Herr Leutnant? Nichts Besonderes, Tronk. Sagen Sie den Leuten nur, sie sollen die Augen offen halten. Es ist dunstig geworden. Sie hörten Die Festung. Hörspiel von Werner Buß unter Verwendung einer Idee von Dino Buzzati. Dramaturgie Ulrich Griebel. Die Personen und ihre Darsteller waren Giovanni Drogo, Silvester Groth, Claudio Morell, Thomas Gumpert, Pietro Angustina, Ulrich Mühe, Max Lagorio, Henry Hübchen. Hauptmann Ortiz, Hermann Bayer, Matti, Horst Thiemer, Filimore, Werner Dissel. Feldwebel Tronk, Günther Naumann, Conti, Gerhard Hartung, Moretti, Wolfgang Lippe. Schnitt Andreas Meinetzberger, Ton Peter Kainz, Regieassistenz Ingrid Hauschild, Regie Götz Fritsch.